herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 41, 2018, Episode 591, abgeklemmt. Ein Tag früher als gewohnt, nämlich am Sonntag, wird hier diese Folge schon aufgezeichnet. Ja, manchmal kann man es eben nicht anders machen, ja. Eigentlich passiert es ja, sagen wir mal, über Sonntag eh nichts mehr groß, ja, und montags wird es ja schon morgens hier eingesprochen und dann, ja, wird wohl nichts groß passieren, ja, sodass die Rios-Wochensicht trotzdem nichts vermisst, ja. Ja, die Aufreger, die waren sowieso relativ früh schon in der Woche. Eigentlich waren sie ja schon am Ende der letzten Woche, weil es ging um Zoho oder Soho. Ja, diese, sagen wir mal, Google Docs-Alternative, die hatte ja Probleme. Ihr Provider hat schlicht und ergreifend den Dienst vom Netz genommen, weil angeblich über Soho so Phishing-Mails verschickt wurden. Nun hat natürlich Soho auch einen Mail-Service, ganz klar, so wie eben Google das auch hat. Und deswegen hier die so eine ganze Firma abzuklemmen, das war schon heftig. Millionen von Kunden waren da natürlich dann davon betroffen. Was das für Auswirkungen für die Firma hat, das kann man auch gar nicht sagen. Und das ist halt schon ziemlich bedenklich. Und auch hier ist wieder die Frage, wie viel Macht sollen eigentlich Hoster, beziehungsweise in dem Fall keine Hoster, die haben ja selbst Server, die Domain-Registraturen, ja, wie viel Macht sollen die haben? Dass so etwas überhaupt passieren darf, das verstehe ich nicht. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Firma und euch wird einfach die Adresse weggenommen, also die Hausadresse, und die Post stellt euch nichts mehr zu, ihr könnt nicht mehr erreicht werden, nicht mehr angerufen werden, ihr kriegt keine Lieferung mehr, gar nichts mehr. Ihr seid einfach abgeklemmt, ihr existiert nicht mehr. Ja. Und das geht natürlich nicht, im realen Leben sowieso nicht, aber das sollte auch unmöglich sein, meiner Meinung nach, im virtuellen Raum, denn es wird ja immer betont, ja, auch der virtuelle Raum ist kein rechtsfreier Raum, ja, ist aber auch kein rechtefreier Raum. Also da aufpassen, ja. Wenn man sich das eine wenn man sich die Pflichten um die Ohren hauen lässt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Rechte vorenthalten bekommt, dann läuft irgendwas falsch. Ja, und deswegen muss man da sehr stark aufpassen. Die Firma hat es jetzt gelernt, um so etwas vorzubeugen, plant diese jetzt selbst als Domain-Registrator tätig zu werden und sich quasi dann als Registrar sich selbst zu registrieren. Ja, das geht durchaus, wenn man genug Geld hat, ja, geht das schon. Das wird wahrscheinlich auch das größte Problem sein. Aber genau das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen. Ja. Zwar wurde jetzt erstmal gewechselt auf Cloudflare, ja, auch die sind schon mal aufgefallen, wo die einfach eine Webseite gesperrt haben, ja. Und da hat der Chef von Cloudflare selbst gesagt, ja, ihm ist nicht wohl dabei und er ist morgens aufgestanden und hat gedacht, morgens, so viel Macht sollte eigentlich kein Mensch haben, ja. Also er selbst hat es gesagt. Ja. Und ich meine, das ist wirklich schon ein Problem, vor das, sage ich mal, die Öffentlichkeit noch nie vorher gestanden hat. Ja. Wir haben zwar immer so Probleme im realen Leben gehabt, aber da war ein Schutzmechanismus vorhanden, nämlich die Realität, das wahre Leben. Ja, das ging nicht einfach so. Ja, und hier sind Sachen möglich, die geregelt werden müssen, auch gesetzlich geregelt werden müssen, ja, klar definiert werden müssen, sodass sowas zum Beispiel nicht mehr möglich ist. Ja, ja, Zoho, ich hoffe, dass die Firma diese Krise jetzt übersteht. Die sind natürlich sofort wieder online, aber allein diese, ich weiß nicht, ungefähr 24 bis 48 Stunden war das, hat es gedauert. Allein dieser Zeitraum war natürlich ein großes Ding für die Firma und möglicherweise haben deswegen auch schon viele Leute ihren Platz gewechselt. Google passiert sowas nicht. Ja, erstmal, weil Google natürlich auf gewisser Ebene sich selbst registriert, ja, natürlich, wie Soho das jetzt auch vorhat. Also Google klemmt niemand einfach so ab. Und selbst wenn das probiert werden würde, dann würde natürlich nicht Google die Schuld bekommen, sondern derjenige, der das gemacht hat, und das wäre gleich eines Selbstmordes, eines virtuellen, ja, also wer das probieren würde, Google abzuklemmen, das wäre wohl äußerst übel dann, ja. Anders ist eben bei diesen Kleinen. Da ist natürlich der Kleine schuld, ne? Und überhaupt davon auszugehen, dem Betreiber die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil eben die Mail-Accounts so genutzt werden. Stellt euch mal vor, da müsste die Telekom die Telefonanschlüsse sofort dicht machen. Also sofort, die dürften kein einziges Telefon mehr freischalten in Deutschland und müssten eventuell sogar noch vor Gericht. Warum? So viel Verbrechen wie über normales Telefon geplant wurde in der Geschichte. Ich glaube, das würde reichen, um die Post, um alle Postangestellten in leitender Funktion mehrmals lebenslänglich ins Gefängnis zu bringen. Ja, also das komischerweise da, ne, sieht man es eben ganz locker. Ja. Da sind die Menschen offenbar noch bereit, der Realität ins Auge zu sehen und einfach zu akzeptieren, dass es nun mal auch solche Sachen gibt, dass nun eben Systeme auch mal eben ausgenutzt werden können von Bösewichten. Ja. Die Sperrungen und diese Sauberkeitsfantasien, die man da entwickelt, ja, da fällt mir wieder der Zauberlehrling ein, ja, von Goethe, ne? Wenn dann gesagt wird, oh, du Ausgeburt der Hölle, ja, es ist doch unglaublich, wenn man mal überlegt, dass man um sich selbst oder um scheinbar so schlimme Gefahren abzuwenden, ja, das Gute abgeschafft wird, ja, also wenn man zur Verteidigung von etwas, dieses Etwas kaputt macht, dann braucht man es auch nicht mehr zu verteidigen. Das ist sinnlos. Und wenn wir hier offene, freie Strukturen im Internet haben, ja, und man sagt, man möchte die schützen gegen die Bösewichte und verändert dann diese Rahmen so, dass sie eben nicht mehr frei und offen sind, dann braucht man das auch nicht mehr zu beschützen. Dann ist es nämlich ein Haufen Mist geworden. Und das Internet ist momentan auf dem besten Weg dafür, weil diese Sauberkeitsfanatiker meinen, sie müssen alles reglementieren bzw. alles verbieten, ja, was möglich ist. Ja. Und wie gesagt, da ist eben der Unterschied, im realen Leben kann man etwas nicht verbieten. Ja. Ich meine, man kann es verbieten, aber es hat keine Auswirkung. Ja. Während man... Wenn man im Internet etwas verbietet vom Gesetz her, beziehungsweise von, das ist ja noch nicht mal vom Gesetz her, sondern von, von diesen Betreibern, von diesen Registrateuren da, oder wie man die Registratoren, ja, wie man die in Deutsch gern übersetzen will, die Registrars, ja, die haben dann eben die Macht und die können dann entscheiden, obwohl noch gar kein Gerichtsurteil gefällt ist. Und genauso passiert es ja auch. Es wird ja nicht per Gerichtsurteil erwirkt, dass diese Seite gesperrt werden muss. Die sperren die einfach. Ja? In dem Fall bei so haben sich einige Leute, ja, also das heißt, man redet hier von 4 bis 5 Meldungen, an den Registrator hier weitergeleitet und deswegen wurden die dann gesperrt. Ich meine, das ist doch, ja, das ist doch super, die Konkurrenz. Also ich muss nur ein paar Mails schreiben von ein paar verschiedenen Mitarbeitern und schon wird eine Firma gesperrt. Cool, ne? Soweit ist es schon, diese Sauberkeitsfantasien des Internets, ja. Und das geht einfach so nicht mehr weiter, ja. Nur ich sehe auch nicht, wie das momentan geändert werden soll. Ist doch die Meinung in der Bevölkerung, ja, man muss alles verbieten, was man verbieten kann. Ob man es verbieten soll und was das für Konsequenzen hat, das diskutiert offenbar gar niemand mehr. Ja. Na, wie gesagt, im öffentlichen Leben, wenn ich da zum Beispiel sage, okay, hier ein Küchenmesser, ja, ja, das darf ich nicht mit mir herumtragen, und natürlich darf man damit auch niemand verletzen, ja. Dann ist es klar, das kann ausgesprochen werden. In der Realität kann es aber nicht umgesetzt werden. Ganz heißt, es geht nicht. Ja, ich kann das nicht umsetzen, ja, oder das kann nicht umgesetzt werden, weil ansonsten würde der Verkauf, der Vertrieb, die Benutzung und die Aufbewahrung daheim von Küchenmessern verboten werden. Nur so wäre es möglich, auch tatsächlich zu verhindern, dass ein Küchenmesser missbraucht wird. Das geht nicht. Die Gesellschaft hat sich eben damit abgefunden, dass jemand ein riesiges Fleischermesser daheim in der Schublade haben kann. Ja? Und wenn der durchdreht, dann geht er raus und stecht auf Leute wahllos ein. Das hat die Gesellschaft offenbar akzeptiert. Ich meine nicht, dass er das macht, aber dass die Gefahr besteht. Man verbietet also nicht den Besitz von Küchenmessern. Ja. Und so muss auch hier mal das in den virtuellen Raum übergebracht werden, nur weil man es da machen könnte. Hier kann man solche Sachen einfach sperren und dann ist es weg. Diese Bedrohung fertig. Ja. Und dann sagen die Leute, ja super, das ist ja gut, da, toll, dann machen wir das. Aber ob man das machen soll und was das dann eben für Konsequenzen hat, nein, das wird nicht gesehen und deswegen darf man das auch nicht tun. Ja, auch wenn man es könnte, man darf es dann in diesem Fall nicht tun, weil es eben andere betrifft, die dafür eben auch nichts können. Und somit hat man im Realleben die natürliche Korrektur, nein, das geht nicht, das kann man ja nicht machen, also muss die Gesellschaft eben mit der Gefahr leben und hier muss es eben auch so sein, das dürfen wir nicht machen, sonst driften wir ab in ein totalitäres System, ja, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen Staat als totalitäres System, sondern ein totalitäres System Internet, ja, das ist mindestens genauso schlimm in der Zukunft, wenn nicht noch schlimmer, wen interessiert schon der Staat 2030, ja, und da müssen wir dann selbst auch moralische Grenzen stellen und müssen sagen, nein, das machen wir eben nicht. Das tun wir nicht verbieten. Trotzdem, dass es missbraucht werden kann, eben zum Beispiel mit solchen Phishing-Mails, damit muss die Gesellschaft leben, damit muss die Menschheit leben, auch wenn wir es könnten, wir dürfen es nicht tun. Das geht so nicht. Moralisch geht es einfach nicht. Ja. Oh, jetzt habe ich da große Reden geschwungen, ja. Aber naja, gut, was muss ja auch mal gesagt werden. Ne? Microsoft erntet Lob mit neuer Hardware-Reihe. Das hört sich dann so vollkommen uninteressant an gegenüber dem anderen Thema. Ja? Aber ich finde, für Microsoft ist das durchaus interessant, weil die haben ja in den letzten Jahren ziemlich Schelte einstecken müssen. Ja? Die Apple-Fans hauen auf sie drauf, die Android-Fans hauen auf sie drauf. Was weiß ich eigentlich alles, ne, was sich profilieren will, haut mal kurz auf Microsoft drauf. Ja, und da fühlt man sich einfach besser. Ne? Das ist so richtiger Volkssport geworden. Ne? Alles schuld Microsoft, ja, genau. Aber die haben jetzt eine Reihe aufgelegt, die Surface-Reihe, die jetzt mit einem Surface Laptop 2, Surface Book 2 Pro, Surface Pro 6 und Surface Go, Surface Studio 2 übrigens, ein ganz tolles Teil, aber naja, unerschwinglich, sagen wir mal so. Da wird jetzt, man glaubt es kaum, von der Presse doch auch mal wieder Positives rausgehauen. Man möchte es ja kaum glauben. Ja. Und vielleicht tritt das jetzt ein, was ich schon seit 1 bis 2 Jahren sage, dass wir aufpassen sollten, nicht immer nach alten Mustern weiter bewerten. Ja? Firmen wie Microsoft haben nämlich durchaus eine positive Veränderung durchgemacht in den letzten Jahren, während andere, die vorher als Retter in der Not galten, auf einmal ziemlich schlechte Veränderungen durchgemacht haben in den letzten Jahren. Ne? Und somit nähern sich diese Systeme momentan in unglaublichem rasanten Ausmaß an. Ja? Das heißt, das Gute wird schlechter und das Schlechte wird besser und dann haben wir irgendwann ein ausgeglichenes System und wenn der Trend dann weitergeht, dann wird auch vielleicht Microsoft mal wieder tatsächlich das Beste sein. Hier muss man sagen, bei dieser Surface-Reihe scheint Microsoft momentan alles richtig zu machen. Meiner Meinung nach alles richtig bis auf den Preis. Ja. Es ist mir schon klar, dass Microsoft da zwei Probleme hat. Einmal natürlich, die wollen hochwertige Produkte anbieten. Das müssen sie auch, denn sie werden sehr kritisch beäugt. Also jeder Fehler, der Microsoft macht, ist 10-mal schlimmer als ein Fehler, der zum Beispiel Apple macht. Ja, da sieht man dann drüber hinweg, drückt ein paar Augen zu, ja, sagt, naja, ist halt Apple, ne? Das ist Kunst und so weiter. Ne? Müssen wir durch. Gibt ja nichts Besseres, ne? Wenn Microsoft einen Fehler macht, dann ja, ist gleich die Schelte, Spott und Hohn in Massen vorhanden. Deswegen müssen die natürlich auch aufpassen. Das heißt, die müssen von der Produktion her auch mehr investieren. Trotzdem halte ich die Preise noch für hoch. Das mag wohl daher sein, weil die sich gegen eine Firma positionieren wollen, die ja auch hochpreisige Produkte anbietet, aber das kann auch schief gehen. Ja. Klar, der Konkurrent für Microsoft ist Apple. Ja. Gerade bei diesen mobilen Geräten, Laptops, ja, Tablets und so weiter, da ist ganz klar Apple der Hauptgegner sozusagen. Und während man dann eben jetzt buhlt um die Premium-Kunden, werden die Massenkunden weiterhin ignoriert. Vielleicht, weil Microsoft auch so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit den Massenkunden, die ja, man glaubt es kaum, eine Firma einfach fallen lassen, so wenn das nächste kommt. Ja, ja, ist also so, wie ich ungefähr das mache. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, bei mir haben es die Firmen nicht einfach. Bei mir muss jede Firma jeden Tag aufs Neue beweisen, dass sie die Besten sind. Ja, oder sie werden gejust, ganz einfach. Sorry. Kunden oder Markentreue kenne ich gar nicht. Weiß gar nicht, was das ist. Ja, und das zu Recht. Es zählt nur Leistung und was man gerade richtig oder falsch macht. Und Microsoft macht momentan einiges richtig, bis auf den Preis, wie gesagt. Wenn ich nämlich hier mal gucke, der Surface Laptop 2 beispielsweise ist wirklich ein schönes Stück Technik. Und also wer nicht weiß, was damit was anzufangen, ich möchte fast sagen, das ist eine Mischung zwischen Tablet und Notebook. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was ich richtig gut finde auch. Wenn ich da aber jetzt gucke, das kleinste Modell kommt mit 8 GB Hauptspeicher, was trotzdem schon gut ist. Ja. Ein i5 Intel Core Prozessor, auch okay, mit 256 GB Storage. Das ist nun nicht okay, ist aber SSD, muss man wohl verschmerzen damit. Und wenn ich da, also ich glaube, dass SSD ist, und da kommen wir dann auf 1299 und das ist der günstigste Modell. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, sage 16 GB i7 Intel Core Prozessor mit 512 GB komme ich auf 2199. Und da muss ich sagen, da gibt es schon Besseres wiederum bei den normalen, sag ich mal, anderen Herstellern. Allerdings natürlich dann auch Microsoft kompatibel. Ne? Immerhin. Also ihr seht, da ist noch ein Problem. Ähnlich ist es auch bei den Surface Pro 6. Ja, auch hier muss ich sagen, das ist also im Prinzip, das ist ein Tablet mit Tastatur. Also da kann man, das kann man nicht anders sagen. Da wäre zum Beispiel das kleinste Modell 8 GB i5 Prozessor mit 128 GB Storage, kommt auf 899 Euro, hört sich erstmal wenig an, ist aber nicht, wenn man das zum Beispiel mit den Apple Produkten vergleicht. Da gibt es doch schon ein bisschen mehr. Ja. Das größte Modell, 16 GB i7 mit 1 TB, kommt dann, haltet euch fest, das ist ein Tablet, ja, 2299 Euro. Geil, oder? Also da seht ihr, da muss, also ich weiß nicht genau, wie gesagt, ich denke, das sollen die Premium-Kunden mit angesprochen werden, vielleicht auch die Business-Kunden, ja. Aber das halte ich für einen Fehler. Gerade mit dem Business-Kunden hat Microsoft auch schon mal falsch gerechnet. Ja. Das Surface Studio 2 ist auf jeden Fall definitiv für Profis, Kreative beispielsweise ausgelegt. Da kostet das kleinste Modell mit 16 GB RAM, 1 TB Storage, i7-Prozessor oder i7-Prozessor, schlappe 3.499 Euro. Aber das ist auch ein, naja, sagen wir mal, kann man nicht als Tablet bezeichnen, aber das ist ein Surface eben, ja, mit 28 Zoll Display. Da ist ein Ständer mit dabei, ja, aber das ist mehr oder minder ist es eben so ein, wie der Name eben schon sagt, so ein Surface, so eine Oberfläche. Die kann man fast flach auf den Tisch bringen, zum Beispiel zum Zeichnen. Die kann man auch stellen, wie zum Beispiel einen Computermonitor mit einer Tastatur vorne dran. Man kann aber eben auch mit einem Stift drauf zeichnen. Eigentlich ist das, was man so vor einigen Jahren mal in so einem Demo-Video gesehen hat, ja, wo der ganze Tisch, ja, ist so eine Surface-Oberfläche. Schade, dass es das immer noch nicht erschwinglich gibt. Da im Prinzip kann man so sagen, das ist sozusagen der erste Schritt dahin, ja. Ich fände das sehr, sehr cool, also wenn das so jetzt wirklich mal in so einen Tisch integriert würde, ja, und man könnte dann alles so machen, das wäre schon ziemlich cool, naja, bis auf das, dass ich dann eben alles mögliche Zeug wieder drauflegen würde, ja, und dann könnte man da nichts mehr sehen, ja, so ist das dann, jeder Platz wird ausgenutzt bei mir. Okay, also Surface Studio 2 natürlich nicht für den normalen Markt gedacht, das ist mir schon klar. Aber die anderen Sachen, das Surface Pro 6 beispielsweise und Surface Laptop 2, da finde ich eben die Preisgestaltung absolut daneben. Und das wiederum ist schade. Also das System übrigens, ja, Microsoft Windows wurde ja so oft gescholten, ich nutze exklusiv Linux, ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich jetzt zum Beispiel ein Apple mit macOS zurzeit nehmen würde, ja, oder ein Microsoft Gerät mit der aktuellen Windows-Version, möglicherweise auch mit diesem Windows 10S, wie das heißt, für die Tablets, dann würde ich mich auf jeden Fall momentan eher für die Microsoft-Lösung entscheiden, weil sie relativ viel bietet. Und wenn man nicht gerade diese Surface-Produkte von Microsoft nimmt, kriegt man auch für relativ wenig Geld ein unwahrscheinlich leistungsfähiges System. Ja. Und das ist ja auch nicht so verkehrt. Gut, vielleicht schafft es ja Microsoft, ja, hier wie Phönix aus der Asche wieder emporzusteigen. Ja. Die Banken wollen die Zinsen wie Phönix aus der Asche aufsteigen lassen in Form von Gebühren. Ja, das probieren da schon einige. Und jetzt sogar die eigentlich versprochen haben, eine kostenlose Kontoführung zu machen. Ja. Mit einem Umweg, was ich wieder als gern unter der Kategorie erzwungener Unsinn oder Dinge, die die Welt nicht braucht, ja, kategorisieren würde, denn die Fototan ist momentan einer der Sachen, die mich wirklich verdutzt und auch irgendwie nervt. Ja, ich habe jetzt tatsächlich bei meiner Bank das Fototan-Verfahren beantragen müssen, weil die wollen jetzt tatsächlich Kohle haben für die normale Mobile-TAN. Ja, und ja, das wird noch lustig werden. Weiß noch gar nicht, wie ich das dann machen soll mit der Fototan, wenn ich von unterwegs mal was überweisen muss. Ja, das wird sich dann zeigen. Mal gucken, wenn es soweit ist und ich dann dort stehe und kann nichts überweisen, dann wird die Bank entsprechend dann auch eine Rechnung von mir mal erstellt bekommen. Wird zwar wahrscheinlich nicht durchkommen damit, aber trotzdem, spaßeshalber, würde ich das dann mal machen. Was ist das? Also man muss jetzt mit dem Smartphone, wenn man eine Überweisung macht, erscheint ein Code auf dem Bildschirm und dieser Code, natürlich hat man keinen QR-Code genommen, wäre ja schön, wenn man mal einen Standard nehmen würde. Nee, da müssen die Banken schon ihren eigenen Scheiß wieder kreieren, ja, sonst können die den Leuten das Geld ja nicht aus der Tasche ziehen. Und da muss man diesen seltsamen Code abscannen, ja, und dann wird eben das freigegeben, ne? Die Überweisung, und dann kann die abgeschickt werden. Vorher ging es so, man hat eine SMS geschickt bekommen, ja, und da war dann die TAN, die musste man eintippen und dann war das okay. Ja, jetzt, also nicht, dass er meint, ihr müsst schon noch was eintippen, ihr kriegt dann nur noch gesagt, was ihr eintippen müsst, nachdem ihr den Code abgescannt hat. Also leichter wird es dadurch natürlich nicht. Wäre noch schöner, wenn Kunden mal eine Erleichterung bekommen würden. Ne? So eine elektronische Prüfung beispielsweise, ja, ich habe jetzt abgescannt, okay, jetzt wird die freigegeben. Ja? Nee, das geht ja gar nicht. Ne? Ja, noch schöner. Und na gut, jetzt ist natürlich das Problem, wie soll ich den Code abscannen, wenn ich die Überweisung von meinem Smartphone aus mache, ne? Ja. Das heißt, jetzt ist noch eine weitere App auf mein Smartphone draufgekommen, um eben diesen lächerlichen Code da abzuscannen, ja. Die Argumentation ist natürlich, ja klar, wir müssen ja auch SMS verschicken, ja, ist also jetzt nur Unkosten, die hier gedeckt werden sollen. Ja, klar, ich meine, man könnte natürlich den Code auch über kostenlose Medien rausschicken, das ist ja klar, aber das wäre natürlich den Firmen, wäre noch schöner, wenn man da das einfach so machen würde. Ja, sich, wie gesagt, an Standards halten geht ja gar nicht, ne? Es wäre aber möglich, und deswegen ist das für mich auch kein Argument. Ja. Gut, wie auch immer, werde ich jetzt oder komme ich nicht mehr drum herum, weil ich werde natürlich den Banken nicht das Geld in den Rachen schmeißen, aber schon wieder eine App. Und ich befürchte, wenn ich unterwegs mobil überweisen will, dann brauche ich wieder eine App, nämlich die spezielle App von meiner Bank. Ja. Ich habe so das Gefühl, da wird noch etliches an Megabyte hinzukommen. Die Apps sind auch, naja, sagen wir mal, von Optimierung kann da nicht die Rede sein, ja. Ich kann ja gerade mal gucken, ich werde wohl das bereuen, da zu gucken. Weil das ist immer so frustrierend, ja. Wenn man dann sieht, wie schlecht so Apps programmiert sind. Ja, haben wir schon gedacht. Die lächerliche Fototan-App, ja, das ist eine super simple App, die verbraucht 26 Megabyte im internen Speicher. Oh Mann, ey. Ach Gott, was ist denn das programmiert wieder? Oh Gott. Nein. Tja, so werden die Smartphones zugemüllt mit Sachen. Ja, ich hoffe, dass die wenigstens nicht im Hintergrund laufen. Das habe ich noch nicht gecheckt. Das muss ich dann noch überprüfen, weil das wäre nicht das erste Programm einer Bank, die ohne dass es muss im Hintergrund einfach läuft. Ja, das wäre natürlich äußerst übel, weil man dann auch nicht sicher sein kann, ob nicht da irgendwo eine Sicherheitslücke eben vorhanden ist. die Tatsache, dass die App von der Bank kommt, bedeutet rein gar nichts. Ja, kann ich euch gleich sagen. Naja, schauen wir mal, wie das wird. Jetzt guck ich da mal, was da noch irgendwas im Hintergrund rumwerkelt. Na, kann ich jetzt so nicht sehen, aber ich werde mal gucken. Notfalls muss ich die App zwangsmäßig beenden. Ja, dann habe ich meine Ruhe. Gut, noch was Trauriges. GeoCities wird abgeschaltet. Da kommen dann schon mal die ein oder andere Träne. Ja, denn nach 22 Jahren schaltet jetzt der Hosting-Service ab. Viele, viele Leute, die den Anfang des Internets miterlebt haben, ja, haben auch ihre erste Seite bei GeoCities gehabt. Ja. 1999 wurde ja GeoCities von Yahoo gekauft. Und vorher waren die schon in Betrieb natürlich. Ja. Das heißt, das gibt es im Prinzip noch länger sogar. Ja. Aber das ist schon ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Ich meine, es war abzusehen. Jeder hat es gewusst, dass das passieren wird. Aber trotzdem, es ist schon wie ein Stück Geschichte, das jetzt wieder beendet wird. Und es ist schon traurig irgendwie. Es ist so, wie wenn eine Schule schließt. Ja. Da haben so viele Leute ihre erste Webseite gehabt. Ich habe gleich mehrere da gehabt. Jetzt auf einmal sind die so weg vom Fenster. Das ist schon blöd. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das hier stimmt mit den 22 Jahren, wie gesagt, oder ob die das jetzt nur den Abkauf von Yahoo gerechnet haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon vor dieser Zeit eine Webseite auf geocities.com hatte. Ja. Da war ich nämlich schon ziemlich früh dabei. Aber, okay, gut. Ja. Wow. Es ist schon schade. Naja, also vielleicht gibt es irgendwo noch so ein Revival. Es gab da ja mal sowas, so eine Art Archiv von GeoCities-Seiten, das mal erstellt wurde. Ja. Vielleicht kann ich da den Link noch ausfindig machen und gebe euch dann hier die Links dafür. Es betrifft hier hauptsächlich Japan, aber da gibt es zum Beispiel schon sowas, Old Stories of Japan. Naja, okay. Also wie gesagt, ich gucke mal, ob ich da was finde. Gut, Nintendo plant offenbar eine neue Version der Nintendo Switch für den Sommer 2019. Das war sehr interessant. Klar ist, die Entwicklung von der Switch muss natürlich weitergehen. Sony hat neue Versionen von der PS4 gebracht. Microsoft hat neue Versionen von der Xbox gebracht und. War fast klar, dass Nintendo auch hier irgendwas machen wird. Ob und wenn ja, welche Hardware-Upgrades da geben wird, das steht noch nicht ganz fest. Vermutlich wird es einfach ein Wartungsupdate werden. Das heißt, ich würde jetzt da nicht davon ausgehen, dass hier das System grundsätzlich geändert wird, sodass zum Beispiel neue Games mit der alten nicht mehr kompatibel sind. Das halte ich für ausgeschlossen. Das ist nicht Nintendo-like. Ja. Aber möglicherweise gibt es dort dann ein besseres Display, ja, das obendrein vielleicht auch noch günstiger für Nintendo ist. Ja, die Entwicklung ging da ja relativ schnell voran momentan und auch andere Hardware-Bauteile könnten beispielsweise ausgetauscht werden. Zum Beispiel auch Sachen, die eben kritisiert wurden, sowohl in dem Zubehör als auch in der Konsole selbst. Ich sage da nur dieser Stand, den es da gibt, den Desktop-Stand. Der dann in den Anfängen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich habe nie gehört, dass es da eine Hardware-Revision gegeben hat oder eine Änderung vom Desktop-Stand, vielleicht hat man das einfach auch ignoriert, dass das mit der Zeit, also dass das relativ schnell, ein paar Wochen, die Nintendo Switch zerkratzt, ja, und dass eben da zum Beispiel wieder neue Verbesserungen gemacht werden und so weiter. Auch die Verarbeitung von der Switch hat am Anfang zumindest für ein paar hochzuckende Augenbrauen gesorgt, ja, weil da war zum Beispiel zu viel Spiel bei den Verarbeitungen der Plastikränder beispielsweise, so dass da Rillen waren und war nicht fest genug etc. etc. Also so Kleinigkeiten zwar, die man aber eigentlich von Nintendo so gar nicht gewohnt war. Und vielleicht bessert hier da Nintendo danach. Wie gesagt, das und das Displays, das ist am wahrscheinlichsten, dass da was geändert wird. Größere technische Änderungen, sodass ein ganz neues Modell, wie also sozusagen Switch 1,5 oder Switch 2, ja, das halte ich eigentlich für ziemlich ausgeschlossen. So, was haben wir denn noch? Ja, der Untergang von Telltale Games, das ist auch das letzte Thema. Das war wirklich eine ganz große Sache. Ich hatte ja noch gesagt, dass Telltale Games geschlossen wird, zum Teil, noch bevor ich die Folge veröffentlichen konnte, wurde es dann klar, dass da eigentlich alles weg ist vom Fenster, ja. Also nichts von wegen nur ein Teil, ja. Dann hieß es auf einmal, der Entwickler bleibt, um eben dieses Walking Dead-Kram, was mir überhaupt nicht gefällt, weiterzuführen und zu Ende zu bringen. Auch das hat sich dann offenbar eben als nicht mehr korrekt erwiesen und auch diese Leute sind jetzt auch entlassen worden, wie es aussieht. Es gibt also keine Fortsetzung von Walking Dead, zumindest nicht von Telltale Games. Vielleicht werden die Rechte und die bestehenden Fortschritte verkauft an eine andere Firma, davon gehe ich eigentlich aus. Andere Spiele werden da weniger Glück haben, beispielsweise wie heißt das nochmal? Oh Mensch, ich kann mir diesen Namen nicht merken, dabei ist das eins von meinen Lieblingsgames. Mensch, also schlechter Name, Life is Strange heißt das, ja, ganz übler Name, den kann ich mir einfach nicht merken, wenn ich mir den nicht merken kann, dann ist er schlecht. Also Life is Strange ist gar nichts, ist noch nicht mal ein Statement gemacht worden, was mit dem Spiel passiert. Fertig, ja, weil das ist eigentlich so ein Spiel, da muss man Episode nach Episode kaufen, ja, es geht auch über die PlayStation, PS4 beispielsweise, es gibt es aber auch für Android, so, und jetzt ist die Firma weg, niemand hat was gesagt davon, keine Ahnung, was da jetzt los ist, ja. Also ziemlich übel, und wenn ihr das nachlesen wollt, guckt euch mal das an, die Story ist direkt von Zeugen ausgesagt worden und da könnt ihr sehen, wie innerhalb von wenigen Stunden, also von eineinhalb Stunden, eine komplette Firma ausradiert wurde und alle Mitarbeiter vor die Tür gesetzt wurden. Ja. Und das ist schon ziemlich heftig, das heißt um 11.30 Uhr war ein Meeting, ja, und um 13 Uhr war alles vorbei. Komplett. Es ist echt traurig und es ist der absolute Wahnsinn. Die Aussagen sind auch da, dass das Auswirkungen auf die gesamte Gaming-Industrie in den USA haben wird, denn nach diesem Vorfall ist sich kein Entwickler mehr seiner Arbeit sicher und entsprechend werden dann natürlich auch Sachen gefordert, ja, Versicherungen gefordert, um eben sicherzugehen, dass das so nicht mehr passiert, und ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimme Sache. Lest euch mal die Story durch. Ist ein English of the World. Liest sich wie ein Krimi. Der absolute Wahnsinn, dass sowas gibt. Also, das ist sowas wie, ich weiß auch nicht. Also, das ist echt ein Hammer-Krimi, der dort ablief. Und es ist schon traurig, wirklich sehr, sehr traurig, was aus so einem guten Video-Game-Studio wurde innerhalb so kurzer Zeit. Wenn man überlegt, was für Krücken da noch immer im Business sind, das ist echt, echt traurig. Deswegen gibt es auch diesmal gar kein lustiges Video über die Geschichte, sondern auch hier nochmal ein Video auf YouTube, wie hier welche das miterlebt haben, das Ende von Telltale Games. Ja, die eine Redakteurin war da gerade im Review von Walking Dead, neuester Teil, als dann diese Nachricht eintraf. Und da könnt ihr dann mal auch hier sehen in Englisch, wie das bei denen eingeschlagen hat. Ja, richtig traurig. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos, Tipps habt, nur her damit auf YouTube, The Netcast, so heißt der Channel, thenetcast.com, könnt ihr alles loswerden, sowohl im Videoeintrag als auch im Diskussionsforum auf YouTube. Das geht. Und dort findet ihr auch die Links und Informationen zu der Sendung heute. Genau. Und ja, damit bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.